Achtens. Der Islam ist eine Kultur des Friedens. Er bereichert Deutschland und Europa. Das Postulat. Bis vor 25 Jahren war die westliche Welt beherrscht vom Konflikt zwischen Ost und West. Der Zusammenbruch des Ostblocks hat den eisernen Vorhang in Europa zerrissen und die größte Sorge um den Frieden beseitigt. Es scheint aber, als ob wir ohne Hysterie und Besorgnis nicht leben könnten. Kaum war der Ostblock verschwunden und kaum hatte Francis Fukuyama das Ende der Geschichte ausgerufen, was ja auch eine Übertreibung war, da warnte Samuel Huntington vor dem Kampf der Kulturen und hatte dabei insbesondere einen wiedererstarkten Islam im Auge, der immer antiwestlicher eingestellt sei. Sicher, im Iran hätte man sich nach dem Sturz des Schahs 1979 ein anderes Regime als die Ayatollahs gewünscht. Auch in Afghanistan lief es nicht gut nach dem Rückzug der Sowjets. Und das islamische Pakistan ist bestimmt keine lupenreine Demokratie. Aber der Gewaltherrscher Hussein im Irak war wiederum kein Fundamentalist. Und in der Türkei läuft es viel besser, seitdem die alte Garde der Kemalisten durch die Islamische Wohlfahrtspartei abgelöst worden ist. Ansonsten ist der arabische Raum natürlich in Gärung und keiner weiß, was daraus wird. Aber was hat das speziell mit dem Islam zu tun? An den Spannungen mit den islamischen Ländern hat vor allem der Westen Schuld. Seit 60 Jahren versagt er bei einer stabilen Friedenslösung in Palästina und lässt zu, dass die gemeinsame Abneigung gegen Israel die ganze islamische Welt entflammt. Der Terroranschlag gegen das World Trade Center war natürlich schlimm, aber die breite Unterstützung aus der islamischen Welt zeigte, dass hier etwas im Argen liegt. Mit dem Islam als Religion hat das überhaupt nichts zu tun. Der Islam ist die jüngste der drei großen monotheistischen Religionen und er wird bald weltweit die meisten Anhänger haben. Daran ist nichts Schlechtes. Das Christentum hatte seine große Zeit. Jetzt sind die meisten Christen im Abendland innerlich zu Heiden geworden. Es reicht eben nicht aus, den Konsum anzubeten und darum wird das Angebot des Islams für viele immer attraktiver. Wir stehen zu unserer Religionsfreiheit und die gilt natürlich auch für alle Muslime. Eine gewisse Rückständigkeit, die nicht bestritten werden soll, macht den Islam natürlich auch attraktiv. Der Mann ist noch der Herr im Hause. Die Emanzipation der Frauen wird nicht übertrieben, soweit sie überhaupt stattfindet. Darum sind islamische Länder im Durchschnitt viel kinderreicher. Auch unsere islamischen Mitbürger bekommen ja deutlich mehr Kinder als die Deutschen oder als nicht-muslimische Migranten. Das Kopftuch, über das man streiten mag, schützt die Frauen auch in ihrer Rolle. Die größere Zurückhaltung bei Männerbekanntschaften hat sicherlich nicht nur Nachteile. Für Deutschland ist der Zeitpunkt absehbar, dass traditionelle Familienwerte vor allem bei unseren muslimischen Mitbürgern gelebt werden. Es ist doch auch besser, wenn muslimische Jungen und Mädchen auf unseren Schulhöfen spielen, als wenn diese ganz leer sind. Wir sollten dafür dankbar sein, denn diese Menschen stellen das Personal, das uns in 40 Jahren in den Krankenhäusern und Altenheimen pflegen wird. Natürlich haben unsere muslimischen Mitbürger im Durchschnitt eine viel höhere Arbeitslosigkeit und auch im Bildungssystem besteht Nachholbedarf. Aber hier wird sich vieles zurechtrücken, wenn der deutsche Arbeitsmarkt in einigen Jahren richtig leergefegt ist. Die radikalen Salafisten machen zwar Sorgen, aber das sind häufig angeworbene Deutsche. Auch da kann man wieder sehen, wie die Attraktion des spirituellen Islams zu unserer seelischen Lehre kontrastiert. Was das alles langfristig bedeutet? Das wird man sehen, aber dann bin ich ja nicht mehr da. Mir ist wichtig, dass die nächsten 30 Jahre eine stabile Perspektive haben und dass ich dereinst in meinen letzten Stunden von netten türkischen und arabischen Krankenschwestern umsorgt werde. Das wird schon noch klappen. Deutsche Kultur? Vom Faust kann ich genau 5 Zeilen auswendig, meine Kinder gar nichts. Das war nämlich ausgefallen in der Schule. Da geht nichts unter, was nicht schon weg ist. Aber der türkische Historienfilm, den ich kürzlich gesehen habe, war ein wirklich spannender Reißer. Da konnte man richtig schön sehen, wie unglaublich dekadent die griechischen Kaiser waren. Die hatten es ja nicht besser verdient. So ist der Lauf der Weltgeschichte. Es kommt immer mal was Neues. Die Wirklichkeit. Die Ausführungen zur Gleichwertigkeit von Kulturen haben auf die offenkundige Bedeutung kultureller Unterschiede für die wirtschaftliche Leistung hingewiesen. Auf kausale Erklärungen habe ich verzichtet. Es ist deutlich geworden, dass die kulturellen Traditionen Ostasiens offenbar das Lernen begünstigen und die von dieser Kultur geprägten Menschen auch in einem fremden kulturellen Umfeld zu besonderem Erfolg motivieren und befähigen. Das sehen wir an den Vietnamesen in den USA oder Deutschland, den Indern in den USA oder England, den Chinesen und Japanern in den USA oder Kanada. Auf der anderen Seite behindert offenbar der kulturelle und religiöse Hintergrund des Islams den Bildungserfolg, den wirtschaftlichen Erfolg und die soziale Entwicklung der islamischen Länder. In den islamischen Ländern suchte und sucht man immer wieder die Schuldigen für die eigene Rückständigkeit außerhalb des Islams. Der Mongolensturm des Mittelalters, der europäische Kolonialismus, der jüdische Staat in Israel, die Verderbtheit westlichen Denkens, die Begründungen wechselten und dienten letztlich allesamt dem Zweck, davon abzulenken, dass viele Probleme, die die Länder des islamischen Kulturraums kennzeichnen und vom Rest der Welt trennen, im Islam selber liegen und schon in der Entstehung und frühen Verbreitung des Islams angelegt waren. Die Spannung zwischen dem Weg zu einer säkularen Demokratie, wie ihn die Türkei seit den Reformen Kemal Atatürks vor 90 Jahren zu gehen sucht, und einer fundamentalistischen Rückkehr zu den vermeintlichen Ursprüngen, wie sie das Regime der Ayatollahs im Iran kennzeichnet, ist noch lange nicht aufgelöst. Unterschiedlichste Formen der Gewalttätigkeit und des Terrorismus sind Ausdruck dieser Spannung. Genauso wenig wie beim Christentum gibt es beim Islam ein wesenhaftes Ist dieser Religion, sondern vielfältige Strömungen und Sekten, die sich teils bekämpften, teils über Jahrhunderte friedlich nebeneinander lebten. Gegenwärtig geht allerdings durch die islamistische Radikalisierung der Trend dahin, einen Einheitsislam durchzusetzen, der die beschränkte Religionsfreiheit in den islamischen Ländern weiter gefährdet. Eine echte Auseinandersetzung der islamischen Theologie mit moderner Religions- und Geisteswissenschaft fehlt dagegen bis heute. Der in Ägypten geborene deutsche Politikwissenschaftler Hamed Abdel-Samad meint, dass der Islam als politische und gesellschaftliche Idee sowie als Lebenskultur untergehen müsse, um seinen Ländern die Modernisierung zu ermöglichen. Mittlerweile wird Abdel-Samads Leben von fundamentalistischen Islamisten bedroht. In Ägypten gab es Mordaufrufe von Salafisten, die den Muslimbrüdern nahestehen. Augenfällig wird der negative kulturelle Einfluss des Islams an der unterschiedlichen Entwicklung der Nachfolgestaaten der britischen Kolonie Indien. Das heutige Indien, in dem der Hinduismus dominiert, entwickelte sich seit der Unabhängigkeit von England weitaus besser als die beiden islamischen Nachfolgestaaten Pakistan und Bangladesch. Ethnische Gründe kann das nicht haben, denn an den Grenzen zu Indien leben jeweils dieselben Völker. Urdu sprechende Indo-Arier im Punjab, der zwischen Indien und Pakistan geteilt wurde, Bengalisch sprechende Indo-Arier in Bengalen, das zwischen Indien und Bangladesch geteilt wurde. Seit den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts leben in Großbritannien größere Zahlen von Einwanderern aus der ehemaligen Kolonie Indien und deren Nachkommen. Hindus haben sowohl im britischen Bildungssystem als auch am Arbeitsmarkt einen überdurchschnittlichen Erfolg. Sie verdienen besser als der Durchschnitt der Briten. Dagegen liegen die Muslime aus dem ehemaligen Indien, egal ob aus Pakistan oder Bangladesch, sowohl beim Schulerfolg als auch beim wirtschaftlichen Erfolg unter dem britischen Durchschnitt. Auch ihre Integration ist unterdurchschnittlich und für große Gruppen schlecht. Es ist bezeichnend, dass gerade zwei indischstämmige Schriftsteller sich diesem Phänomen gewidmet und dazu zwei sehr anschauliche, profunde Bücher geschrieben haben. Der als Sohn indischer Einwanderer in der britischen Kolonie Trinidad aufgewachsene V.S. Naipaul, Literaturnobelpreisträger von 2001, veröffentlichte 1981 einen Bericht über eine 6 Monate währende Reise, die ihn 1979-80 durch die islamische Welt von Iran über Pakistan nach Malaysia und schließlich nach Indonesien geführt hatte. Er schilderte den wachsenden Fundamentalismus, die Abschottung gegen aufgeklärtes Denken, die Gleichgültigkeit gegenüber Bildung, soweit sie nicht den Koran zum Inhalt hat, die geistige Unselbstständigkeit, in die der Islam seine Gläubigen führt, und als logische Folge die Unterlegenheit der Muslime in Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft. Kurzum bei allem, worauf es in der modernen Welt ankommt. 28 Jahre später veröffentlichte Atish Tazeer, ein junger Journalist beim Magazin Time, erneut einen Bericht über eine islamische Reise. Tazeer war in Indien als Sohn eines pakistanischen Vaters und einer indischen Mutter aufgewachsen. Seine Reise führte ihn von Istanbul über Syrien, Saudi-Arabien und Jemen nach Pakistan. Tazeer hatte in Time eine Reportage über die sogenannten Sheffield-Mörder veröffentlicht. Diese jungen Männer waren in England geborene und aufgewachsene Nachfahren pakistanischer Einwanderer. Sie hatten sich vom fundamentalistischen Islam radikalisieren lassen und im Juli 2005 ein Selbstmordattentat auf die Londoner Untergrundbahn mit 58 Toten und 700 Verletzten begangen. Tazeer hatte in seinem Artikel den islamistischen Hintergrund der Täter beleuchtet und mit der Tat in Zusammenhang gebracht. Dies führte zu einer scharfen Kritik seitens seines muslimischen Vaters. Er warf ihm Beleidigung des Islams vor und löste damit Tazeers Reise durch die islamische Welt aus. Seine Schilderungen sind beklemmend. In den 28 Jahren, die seit der Reise Naipauls vergangen waren, war Pakistan von einem Rechtsstaat britischer Prägung zu einem fundamentalistischen Gottesstaat geworden, in dem ein Andersgläubiger kaum noch leben konnte. Im traditionell multireligiösen und liberalen Indonesien dringt seit einigen Jahrzehnten ein buchstabengläubiger, fundamentalistischer Islam vor, der sich unter anderem in einer starken Ausbreitung des Kopftuchs äußert. Zitat: Den fatalen Auswirkungen der ideologisierten Religion, islamistischer Terrorismus und frauendiskriminierende Scharia-Verordnungen in einigen Regionen Indonesiens, ein enormer Gruppendruck zu konform frommem Auftreten, steht der frömmigkeitsbegeisterte Mainstream hilf- und sprachlos gegenüber. Zitat Ende. Die Gewalttätigkeiten gegen und Verfolgungen von Christen nehmen in Indonesien dramatisch zu. Der pakistanische Atomphysiker Pervez Hoodbhoy erzählt, dass es Anfang der 70er Jahre auf dem Campus seiner Universität in Islamabad nur eine einzige Studentin gab, die eine Burka trug. Heute dagegen seien 70% der Frauen komplett verhüllt. Die islamische Identität sei eng verknüpft mit dem Gefühl, ein Opfer der Geschichte zu sein. Zitat: Tief versteckt empfinden Muslime, dass sie gescheitert sind. Es gibt rund 1,5 Milliarden Muslime in der ganzen Welt. Aber sie können in keinem Bereich eine substanzielle Errungenschaft vorweisen. Alles, was sie mit großer Hingabe tun, ist Beten und Fasten. Aber es gibt keine Bemühungen, die Lebensbedingungen innerhalb islamischer Gesellschaften zu verbessern. Die Inshallah-Mentalität, die für alles Gott verantwortlich macht, ist der Gegensatz zu wissenschaftlichem Denken. Zitat Ende. Die von Naipaul, Tazeer und Hoodbhoy beschriebene Frustration im Islam führt wohl auch zu jener für den Islam typischen Kultur des Beleidigtseins, welche gerne ganz unbedeutende Vorfälle zum Anlass für gewalttätige Aktionen nimmt. Der viele Jahrzehnte unter der Todesdrohung der persischen Ayatollahs lebende Schriftsteller Salman Rushdie sagt dazu: Man darf sich niemals beugen. Das ist eine Lektion, die wir auf dem Schulhof lernen. Es wird immer zu Respekt vor irgendwelchen Gefühlen geraten und zu Umsicht. Dies sind Codewörter der Angst. Wir sind in ganz wenigen Ländern auf der Welt privilegiert, sagen zu dürfen, was wir wollen. Lasst uns nicht benehmen, als ob wir es nicht brauchen. Die in Pakistan geborene Sabatina James hatte sich in Österreich dem Einfluss ihrer Familie entzogen, indem sie sich weigerte, den ausgesuchten Cousin aus der Heimat zu heiraten, und war zum Christentum übergetreten. Seitdem wird sie von ihrem Vater und ihren Geschwistern, die alle als österreichische Staatsbürger in Österreich leben, mit dem Tode bedroht. Durch sie wurde ich auf das Thema der wachsenden Christenverfolgung in der arabischen Welt aufmerksam, das sich mittlerweile von Syrien bis nach Indonesien zieht. Die Islamwissenschaftlerin Rita Breuer kritisiert eine sehr dominante Ausprägung des Islams. Zitat: die zu Lasten der Christen geht. Das hat sich in den vergangenen Jahren dramatisch entwickelt. Die Repressionen werden perfider und brutaler. Zitat Ende. Sie beklagt, dass Salafisten in Deutschland den Koran verteilen können, während in Iran schon der Besitz einer persischsprachigen Bibel verboten ist. Sie kritisiert, Zitat, die Grundtendenz der beiden großen Kirchen nach wie vor zu unterstellen, der Islam habe dieselben Werte und Grundideen wie das Christentum. Das ist gut gemeint, aber nimmt den Islam nicht ernst. Zitat Ende. Wolfgang Günther Lerch schreibt dazu: bis heute ist im Westen kaum verinnerlicht worden, wie sehr der Islam eben nicht nur Religion ist, sondern auch Lebensordnung und Kultur. Der saudische Autor Hamza Kashgari wanderte ins Gefängnis und sitzt dort immer noch, weil er im Februar 2012 drei kritische Tweets über Mohammed schrieb. Und weil der Gouverneur der pakistanischen Provinz Punjab, Salman Taseer, sich schützend vor eine Christin stellte, die wegen angeblicher Blasphemie zum Tode verurteilt worden war, wurde er von seinem eigenen Leibwächter ermordet. Der Mörder wurde als Volksheld gefeiert, im Gerichtssaal bejubelt und mit Rosenblättern überhäuft. Auch die Arabellion hat keineswegs für mehr Liberalität gesorgt, sondern die Rolle der Islamisten gestärkt. In Ägypten werden mittlerweile die Rechte von Frauen mit Füßen getreten. Zitat: sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung sollen sie aus der Politik vertreiben. Zitat Ende. Das in der alten Verfassung noch enthaltene explizite Diskriminierungsverbot wurde in der neuen Verfassung gestrichen. Seit dem Sturz der Muslimbrüder durch das ägyptische Militär im Juli 2013 zeichnet sich noch keine stabile neue Ordnung ab. Die Zukunft des politischen Islams ist dort ungewiss. Der Iran hatte unter den Ayatollahs immerhin den Frauen in der Bildung eine gewisse Gleichberechtigung eingeräumt. Sie nutzten ihre Chance und waren erfolgreicher als die Männer. Das führte zu einem Rückgang der Geburten und zu wachsenden Ansprüchen der Frauen auf Erwerbsbeteiligung. Jetzt sollen MINT-Fächer, Wirtschafts- und Sprachwissenschaften wieder alleine den Männern vorbehalten sein. Grundsätzlich ist in Bezug auf alle islamischen Länder zu fragen, Zitat, wie tolerant und plural kann eine islamische Führung agieren, die sich in Politik, Kultur und Privatleben Allahs geoffenbarten Wahrheiten verpflichtet fühlt? Und wer garantiert Andersdenkenden und Andersgläubigen den Raum für ihre Lebensstile, Frauenbilder und Familienideale? Nirgendwo sitzen mehr Journalisten im Gefängnis als in der Türkei und dem Iran, selbst im vielgescholtenen China nicht. Zitat Ende. Kein einziges islamisches Land hat eine Demokratie nach westlichen Maßstäben verwirklicht, auch nicht die Türkei. In diesem angeblichen Musterland islamischer Demokratie geht die Liberalität mittlerweile rückwärts. Die durch die Unruhen im Juni 2013 ausgelöste Gärung lässt noch nicht erkennen, welche Richtung die politische Entwicklung nehmen wird. Präsident Erdogan erklärte, er glaube nicht an die Gleichheit von Mann und Frau. Und einer Statistik, dass die Ehrenmorde in der Türkei in 7 Jahren um das 14-fache zugenommen hätten, widersprach er mit dem Hinweis, dass nur mehr Gewalttaten gemeldet würden, eigentlich aber nehme ihre Zahl ab. Dazu passt eine aktuelle Umfrage in der Türkei bei 3.500 Männern. Danach halten 28% von ihnen Gewalt gegen Frauen für unerlässlich, weitere 34% halten sie gelegentlich für notwendig. 62% der türkischen Männer befürworten also Gewalt gegen Frauen. Unterstützt vom gesellschaftlichen Klima legt die türkische Regierung den wenigen Christen, die es dort noch gibt, Steine in den Weg, wo immer es geht. Sie behindert die Ausbildung von Theologen, verbietet Missionierung, versucht, Klöster auf kaltem Wege zu enteignen, verbietet es, Aramäisch zu lehren, das zu Christi Geburt in Palästina gebräuchliche Umgangssprache war und bis heute als die Sprache assyrischer Christen im Nahen Osten überlebt. Immerhin gehört die Türkei neben Indonesien und Marokko zu den wenigen islamischen Ländern, welche kein Erdöl haben und trotzdem wirtschaftlich funktionieren. Nach den Wirtschaftsreformen der 90er Jahre verzeichnet sie ein anhaltendes und starkes Wirtschaftswachstum. Aber eine Demokratie in westlichem Sinne ist sie nicht. Kritiker werden mit einer das Recht beugenden Justiz verfolgt und müssen ins Ausland fliehen. Der Nobelpreisträger V.S. Naipaul sollte 2010 in Istanbul beim Europäischen Schriftstellerkongress sprechen. Das verhinderten Islamisten, weil er mit dem vorhin zitierten Buch »Die muslimische Welt beleidigt« habe. Die Türkei pflegt die muslimische Kultur des Beleidigtseins auch staatlicherseits in besonderem Maße und verbindet dies mit einem von nicht wenigen als anmaßend empfundenen Nationalismus. Das zeigt sich in dem ständigen Versuch, auf die Angelegenheiten türkischstämmiger Migranten in Deutschland einzuwirken. Es zeigt sich an der immer massiveren Behinderung der Arbeit deutscher Archäologen in der Türkei. Hermann Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, spricht von einer intellektuellen Selbstverstümmelung. Die Türkei war nie an der antiken und christlichen Kultur interessiert, auf deren Trümmern die heutige Türkei liegt. Sie hat sie nie als Erbe angenommen, wenngleich sie an den Touristen interessiert ist, die in großer Zahl die antiken Stätten besuchen. Sie verdrängt gern, dass der deutsche Archäologe Karl Hohmann vor 150 Jahren die Reste des Pergamonaltars rettete, als sie gerade in den Kalköfen des Dorfes Bergama landen sollten. Anmaßend waren auch die Schikanen der türkischen Armee gegen die an der syrischen Grenze stationierte deutsche Einheit mit Patriot-Raketen, bis hin zu Rempeleien eines türkischen Generals gegen eine deutsche Soldatin bei den Feldjägern. Geradezu zelebriert wurde das Beleidigtsein der Türken über die deutsche Kritik an den sanitären Zuständen in den zur Verfügung gestellten Unterkünften. Sigmar Gabriel führte diese Misshelligkeiten auf Unterschiede zwischen der deutschen und der türkischen Kultur zurück und sagte zur Entschuldigung der türkischen Seite, Zitat, »Da treffen zwei völlig verschiedene Kulturen aufeinander«, Zitat Ende. Diese Erklärung des SPD-Vorsitzenden erheitert besonders. Denn in Deutschland steht er gern an der Spitze jener, die jede kulturelle Erklärung für die Probleme muslimischer Migranten zurückweisen. Den Bereich des Skurrilen streifte das türkisch-muslimische Beleidigtsein bei der Auseinandersetzung um den Lego-Bausatz Jabbas Palast. Jabba war der feiste Waffenhändler aus dem dritten Teil der Trilogie »Krieg der Sterne«. Der Palast im Lego-Bausatz ähnelt angeblich der Hagia Sophia in Istanbul, die 900 Jahre lang eine christliche Kirche war und seit 550 Jahren Moschee ist. Schon die Behauptung der Ähnlichkeit ist abstrus, wenn man den Bausatz mit der Hagia Sophia vergleicht. Jedenfalls sah die türkische Gemeinde in Österreich darin Volksverhetzung. Die für Ende 2013 geplante Herausnahme des Bausatzes aus dem Lego-Sortiment feierte die türkische Gemeinde als Sieg und erklärte, bei diesem Lego-Spiel ist Jabba ein Bösewicht, der orientalische Wasserpfeife raucht und eine Prinzessin als Bauchtänzerin in Ketten gefangen hält. Al-Jabba sei zudem im Arabischen einer der 99 Namen für Allah im Koran. Damit sei das Spielzeug ein Fall von kulturellem Rassismus. Das letzte Beispiel zeigt anschaulich die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die die islamische Kultur mit der säkularen Meinungsfreiheit hat. Folgerichtig wäre es doch jetzt, auch den dritten Teil von Krieg der Sterne zu verbieten. Das spannungsreiche Verhältnis der islamischen Kultur zur Meinungsfreiheit zeigt sich also an vielen Stellen des Alltagslebens und keineswegs nur bei den Mohammed-Karikaturen von Westergaard oder den satanischen Versen von Rushdie. Der pakistanische Schriftsteller Mohsin Hamid kritisiert, alle wollen eine vermeintliche Reinheit erhalten, daher kommt der Extremismus. Wenn es einen Feind gibt, dann ist es diese Haltung. Sie ist unmenschlich. gegen unsere Natur. Das sagte er im Zusammenhang mit dem Attentat der tschetschenischen Brüder Tsarnaev in Boston. Die Integrationsprobleme eines Teils der muslimischen Migranten beginnen bei der Meinungsfreiheit, aber sie enden nicht dort. Sie treten bei Bildung, Arbeitsmarkt, Sprache, Kriminalität, Gewalt, Rolle der Frauen, Zwangsheiraten etc. in ähnlicher Weise in allen europäischen Ländern auf, wo sie in größerer Zahl leben. Darauf bin ich an anderer Stelle detailliert eingegangen. Ich greife hier nur drei Problemkreise heraus. Die Ehrverbrechen, die muslimische Frauen immer wieder das Leben kosten, werden in Deutschland gern tabuisiert. Ahmad Mansur beklagt, äußert man sich dazu deutlich, etwa als in Deutschland lebender arabischer Mann wie ich, und weist man auf den Kontext der Taten hin, begegnet einem sofort massiver Widerstand. Eine unheimliche Front wehrt sich gegen Aufklärung. Darin finden sich, grob gesprochen, linke Realitätsverweigerer, rechte Rassisten, eine gleichgültige Mehrheit und muslimische Verbände wieder. Die Letzteren scheuen sich, die Ursachen zu benennen, zu bekämpfen und für die Gleichberechtigung der Frauen einzustehen. Zitat: Denn auf diesem Gebiet geht es um mächtige Tabus. Dabei wird mit Ehrenmorden und Zwangsheiraten, wenn überhaupt, nur die Spitze eines Eisberges sichtbar. Es ist an der Zeit, dass sich unsere Gesellschaft konkret, tabufrei und klar mit dem Thema Geschlechterbilder, Männlichkeit und Frauenrechte unter Muslimen befasst. Sonst bleiben wir ungewollt die Komplizen der Täter. Zitat Ende. In ganz Europa ist der Antisemitismus unter Muslimen besonders stark verbreitet. In der schwedischen Stadt Malmö vertrieben die zugewanderten Araber, 70.000 von 600.000 Einwohnern, durch ihren gewalttätigen Antisemitismus die meisten der dort ansässigen Juden. Überall in Schweden gibt es einen virulenten und immer wieder gewalttätigen Antisemitismus der Araber. In der schwedischen Politik und in den Medien wird diese Art des Antisemitismus weitgehend totgeschwiegen. Offenbar fehlt dafür der passende ideologische Filter. In Frankreich lenkte im März 2012 der Terrorakt des Mohamed Merah, Abkömmling algerischer Einwanderer, in einer jüdischen Schule, bei dem drei Kinder starben, den Blick auf den dort unter Muslimen sehr verbreiteten Antisemitismus. Frankreich erfährt gegenwärtig einen erheblichen Anstieg antisemitischer Gewalt, der bei den bekannt werdenden Fällen nahezu ausschließlich von Tätern mit muslimischem Hintergrund ausgeht. In einer Umfrage unter den 21 bis 25 Jahre alten Muslimen erklärten 39%, dass die Juden zu viel Macht in Frankreich haben. In Berlin erregte im August 2012 der Überfall von 4 arabischstämmigen Jugendlichen auf einen Rabbiner die Öffentlichkeit. 15,7% der in Deutschland aufgewachsenen Muslime stimmen der Behauptung zu, Menschen jüdischen Glaubens sind überheblich und geldgierig. Bei Deutschen ohne Migrationshintergrund betrug die Zustimmung 5,4%. Der wachsende Antisemitismus unter Muslimen in Europa mag auch ein Reflex des andauernden Konflikts um Israel und Palästina sein. Er ist aber auch tief verwoben mit der Zunahme von Islamismus und Fundamentalismus in den islamischen Ländern. Der französische Islamforscher Olivier Roy sagt: Die neuen Terroristen sind Globalisierungsprodukte, die mit ihren Eltern und ihrer Heimat gebrochen haben und sich ihren radikalen Islam zusammenstückeln, wie andere in ihrer Jugend an Autos herumbastelten. Er spricht von einer Pervertierung des Islams in den westlichen Ballungszentren, die durch die Möglichkeiten des Internets unterstützt und beschleunigt wird. Die zunehmende Radikalisierung vieler Muslime in Europa ist immerhin ein Thema, das die Öffentlichkeit zunehmend beschäftigt. Es tritt stärker ins allgemeine Bewusstsein, dass die Übergänge zwischen unterschiedlichen Formen des Islams gleitend sind. Die Gefährlichkeit des islamistischen Salafismus wird mehr und mehr realisiert. Er scheint zu einem Teil der Jugendkultur bei muslimischen Jugendlichen zu werden. Prävention wird wichtiger genommen, aber sie darf nicht der Verdrängung Vorschub leisten. Die Verbindungen zum nationalen und internationalen Terrorismus und Dschihadismus werden stärker beachtet und diskutiert. Es bleibt nicht ohne Eindruck, dass im Frühling 2013 eine geschätzte Zahl von 500 aus Europa kommenden Dschihadisten im syrischen Bürgerkrieg auf der Seite der Aufständischen kämpfte. Offen bleibt die Frage, ob ein gewaltfreier, pluralistischer, demokratischer Islam überhaupt möglich ist, ohne dass diese Religion, die auf der Einheit von Glauben und Gesellschaft aufbaut, ihre Seele verliert. Darum steht zu Recht das Misstrauen im Raum, was letztlich in westlichen Gesellschaften geschieht, wenn dort Muslime die Mehrheit haben oder in deren Nähe kommen. In unserer wohlwollenden Milde wollen wir das lieber nicht so genau wissen. Michael Kleeberg fragt, weshalb der deutsche Staat bereit sei, Muslimen Extrawürste zu braten, und antwortet: Ich fürchte, weil der deutsche Staat Angst hat, eine nicht zur Befolgung geltender Gesetze bereite Minderheit innerhalb der muslimischen Bevölkerung zu provozieren. Und ich fürchte, er hat Angst davor, diese Minderheit zu provozieren, weil er sich der Reaktion der Mehrheit auf eine solche Provokation nicht sicher ist. Wer will von uns verlangen, die Verhältnisse zu ändern, wenn es so viel bequemer ist, sie zu verleugnen? Dieser Linie folgend klagte der Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration im März 2013, dass die Berichterstattung über Muslime und den Islam zu negativ sei. Er kritisierte, Zitat, die Häufung der Negativberichte und die wenigen Berichte über das Gelingen von Integration im Alltag der Einwanderungsgesellschaft. Zitat Ende. Wer kritisch ist, hat nach dieser Lesart Vorurteile. Wegschauen ist also angesagt. Wer das nicht tut, ist der eigentliche Störenfried. Aus demselben Grund war bereits der Bundesjugendministerin Christina Schröder vorgeworfen worden, sie gieße Öl ins Feuer der um sich greifenden Muslimfeindlichkeit. Ihr Vergehen? Sie hatte in der Öffentlichkeit zwei von ihrem Ministerium beauftragte wissenschaftliche Studien zur Gewaltbereitschaft unter jungen Muslimen und deren Ursachen vorgestellt. Eine im März 2012 veröffentlichte Studie des Bundesinnenministeriums zu den Lebenswelten junger Muslime in Deutschland aus dem Jahr 2010 ergab, dass etwa 25% unter ihnen radikal oder islamistisch eingestellt sind. Diese Studie löste eine Diskussion aus, in der die damalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Maria Böhmer, die damalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und die Integrationsbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion Aydan Özoğuz in unterschiedlichen Worten sinngemäß etwa dasselbe sagten, nämlich, es sei ein Fehler, solch eine Studie überhaupt zu machen und sie dann auch noch zu veröffentlichen. In einigen Stadtteilen Londons agieren muslimische Gangs bereits als Scharia-Patrouillen mit dem Ziel, ihre Wohngebiete für rein von allen Kafiren, den Ungläubigen, zu erklären. Und in Belgien freut sich der Scharia-for-Belgium-Anführer Imram bereits auf den Tag, an dem die Muslime in Belgien die Mehrheit haben. Etwa 2030 sei es soweit. Zitat: Das ist kein Problem, denn hier in Antwerpen sind bereits 40% der Schulkinder Muslime. Zitat Ende. Dazu passen die Ergebnisse einer Studie unter türkischen Migranten in Deutschland aus dem Jahre 2012. 46% wünschen, dass in Deutschland irgendwann mehr Muslime als Christen leben. 2010 waren es 33%. 62% sagen, dass sie am liebsten nur mit Türken zusammen sind. 25% empfinden Atheisten als minderwertige Menschen. 18% empfinden Juden als minderwertige Menschen. Unter den Jugendlichen sind 64% religiös oder streng religiös, unter den Erwachsenen sind es 60%. In der Summe haben die Jugendlichen radikalere Ansichten und sind religiöser als die Älteren. Aber die Tendenz zur Abschließung wächst in der ganzen Gruppe. Der im April 2013 veröffentlichte aktuellste Bertelsmann Religionsmonitor enthält unter anderem folgende Erkenntnisse. 9% der in Deutschland lebenden Muslime stufen ihre eigene Religion als Bedrohung ein. 18% sehen keine Vereinbarkeit zwischen der eigenen Religion und der deutschen Gesellschaft. 80% der in Deutschland lebenden Muslime halten zwar die Demokratie für eine gute Regierungsform, aber viele von ihnen haben offenbar ein anderes Demokratieverständnis, denn jeder dritte Muslim ist der Ansicht, dass führende Vertreter der Religionen Einfluss auf die Entscheidungen der Regierung nehmen sollten. Und jeder fünfte Muslim glaubt, dass nur Politiker, die an Gott glauben, für ein öffentliches Amt geeignet sind. 50% der Deutschen halten den Islam für eine Bedrohung und glauben, dass er nicht in die westliche Welt passt. Damit liegen sie international im Mittelfeld, denn derselben Ansicht sind 65% der Spanier, 60% der Israelis, 55% der Franzosen, 48% der Schweden, 46% der Briten und 44% der Amerikaner. Als Reaktion auf die Studie forderte der EKD-Vorsitzende Bischof Schneider, Zitat, Werbung für Differenzierung und natürlich Ermutigung für die Muslime in Deutschland, die in der übergroßen Mehrheit friedlich unter uns leben wollen. Zitat Ende. Zum Problem der Freiheit sagte Thomas Mann 1939 in Amerika, sie werde leicht zum Opfer eines Luxus an Humanität, nämlich einer Duldsamkeit, die sich auf alles erstreckt. Bischof Schneiders Forderung ist moralisch und analytisch völlig richtig. Sie geht nur am Problem vorbei. Denn die gegenwärtige Situation hat sich unter ähnlichen Wohlwollensbekundungen seit 40 Jahren kontinuierlich entwickelt und wird sich durch weitere Wohlwollensbekundungen bestimmt nicht ändern. Ceynep Çelik, Sozialarbeiterin in Berlin-Neukölln, stellt bei vielen muslimischen Jugendlichen, die sie betreut, eine wachsende Radikalisierung fest. Antisemitische Ressentiments, Hass, Gewalt. Sie hatte sich in ihrer Jugend erkämpft, kein Kopftuch tragen zu müssen. Heute sieht sie einen gegenläufigen Trend. Zitat: Es gibt sehr viele junge Mütter, die haben mit 20 schon 5 Kinder und die tragen alle Kopftuch. Zitat Ende. Zum verbreiteten Wunschdenken rund um den Islam gehört eben auch die Behauptung, dass die Muslime in Deutschland als Folge ihrer kulturellen Anpassung alsbald so geburtenarm seien wie die Deutschen selber.